sowohl das Internet wie das Fernsehen haben über ein Jahrzehnt lang miteinander gerungen, wer ist stärker. Man hat festgestellt, du kannst den anderen nicht besiegen, also verbünde dich mit ihm. If you can beat them, join them. Das war das Motto und heute heißt das Ergebnis IPTV, Internetprotokollfernsehen. Das ist das Schlüsselwort der Zukunft. Was der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, Markus Schächter, da beschreibt, ist das Ergebnis eines mehrere Jahre dauernden Prozesses. Nachdem viele Jahre lang nicht klar war, welche Auswirkungen das Internet auf das Fernsehen haben würde, scheint das jetzt deutlicher sichtbar zu sein. Wie beim Radio auch, gibt es wieder die drei Spielarten. Live-Fernsehen über das Internet, den Abruf gespeicherter Sendungen wie aus einer großen Videothek und das Abonnieren von TV-Inhalten mithilfe der Podcast-Technik. Am TV-Programm selber ändert sich dadurch zunächst einmal noch gar nichts. Aber das wird wohl nur die erste Entwicklungsstufe sein. Dr. Volker Zuter von der Computerzeitschrift CT. Zunächst wird sich erstmal hauptsächlich der Weg verändern. Das sieht man ja schon bei T-Home und anderen Angeboten, wo man eben das Standardprogramm und zusätzlich auch Pay-TV-Angebote sowie natürlich auch Radiosender einfach übers Internet bekommt, anstatt eben übers Kabel oder über Satellit. Das ist aber tatsächlich ja nur eine reine Transportwegänderung. Das ist natürlich erstmal nichts, was jetzt so revolutionär ist. Vor allem die klassischen TV-Programmanbieter sind hier mit dabei. Dem Zuschauer kann es dabei eigentlich egal sein, ob er seine TV-Programme nun aus dem Fernsehkabel, per Satellitenschüssel oder eben per Internetdatenleitung bekommt. Am Inhalt ändert das zunächst einmal noch nichts. Aber auch dann, wenn man sich neue TV-Angebote anschaut, die ausschließlich fürs Netz gemacht werden, dann muss man feststellen, einige davon sind zwar professionell gemacht, originell und sie bedienen, wie zum Beispiel das Internetfernsehen Ehrensenf, ihr Publikum mit intelligenten und bekömmlichen Inhalten. Revolutionär sind sie aber nicht. Warum denn nicht? Wer zweimal mit demselben Hemd gehört schon zum Establishment. Sorry. Die Bundesregierung hat sich für ihre Tiefflüge beim G8-Gipfel in Heiligendamm entschuldigt. Also für die militärischen. Die Verbalen sind dagegen eindeutig durch ihre geistige Verfassung gedeckt. Ja, aber die Bundeswehr hat, wie es aussieht, beim Gipfel eigenmächtig 5 Tornado-Tiefflüge durchgeführt. Also ohne jeden Auftrag. Hatten die Ossis damals wohl recht. Und von wegen Bananenrepublik. Obwohl, ich glaube das ja nicht. Tiefflüge beim Gipfel hat die Bundeswehr doch auch gar nicht nötig. Jetzt, wo es das Bubblescope gibt. Zumindest als Prototyp. Eine kleine handliche Kamera, die dank geschickt montierter Spiegelflächen mit nur einem Klick die ganze Umgebung fotografiert. Und im Blog des Erfinders gibt es schon mal jede Menge Beispielaufnahmen zu bewundern. Okay, nur manchmal noch etwas unscharf. Das Bild, nicht das Motiv. Ebenfalls ein reines Internet-Fernsehprogramm ist MacTV.de. Hier geht es nur um eines, Hard- und Software, die etwas mit dem US-Hersteller Apple zu tun hat. Als zum Beispiel Ende Juni das neue iPhone in den USA Premiere hatte, konnte man hier live dabei sein. Alles klar, mach! Mensch, Alex, dein großer Moment! Genau das ist es. Was da los ist, so Jubelrufe und so, ist ja unglaublich. Hey, das ist nur ein Telefon, Leute. Und guck mal, man kann sehen, er sitzt unter der Treppe. Seht ihr das? Ja, ist ja der Wahnsinn. This is the best place to be right now. Beide Programme kann man bisher ausschließlich im Internet empfangen. Und das hat einen großen Vorteil. Man kann sie nicht nur anschauen, wann immer man will, man kann außerdem auch mit den Programmmachern in Kontakt treten. Und so findet auch Dr. Volker Zuter vom Magazin CT sehr positiv an Internet-Fernsehangeboten. Dass man mit dem Internet tatsächlich endlich diesen von den Sendeanstalten gewünschten Rückkanal hat, um eben auch interaktive Angebote zu schaffen. Das ist ja was einfach bisher ganz schlecht möglich war. Und da erhoffen die sich natürlich deutliche Änderungen und das wird sich vermutlich auch aufs Programm auswirken. Ansonsten, denke ich, muss man jetzt da noch nicht so die Angst haben, dass das erstmal die Sender ruiniert. Tatsächlich haben die dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten und man muss halt sehen, wie wird das tatsächlich von den Leuten angenommen. Ein Vorteil ist sicherlich, wenn man Programme übers Internet bekommt, dass man sehr viel mehr Spartensender oder Spartensendungen auch bekommen kann, wenn man sich dafür interessiert. Aber ich denke, die Mainstream-Kanäle wird das erstmal nicht so tangieren.